Die Parade. An diesem Morgen bereiteten die Fellfreunde alles für die große Parade vor, die jedes Jahr in der Abenteuerbucht stattfand. Jeder von ihnen schmückte sein Fahrzeug. Und Chase pustete gerade einen Luftballon auf, bis der platzte. Wie laufen die Vorbereitungen für die Abenteuerbuchtparade? Gut, schau noch mal. Wasser, wuhu! Nein, nein, nein, nicht die Festwagen vollspritzen. Aber aus Marshalls Wasserdüse kamen bunte kleine Papierschnipsel. Ein bunter Konfettiknall für unsere Parade. Der passte perfekt zu den geschmückten Fahrzeugen. Zuma, ein cooler Piratenwagen. Arr, nimm dich in Acht vor Pirat Zuma. Hast du meinen Wagen schon gesehen? Rocky rockt, auch auf der Parade. Rocky hatte seinen Recycling-LKW in eine Mülltrennungsanlage verwandelt. Echt toll. Danke, Chase. Und der Höhepunkt der Parade. Chase lief zu Skys kleinem Hubschrauber hinüber. Aber die Cockapoo-Dame saß nicht drin, sondern davor, neben Ryder. Was ist denn da passiert? Sky, wolltest du nicht was an den Himmel malen? So wird das ja wohl eher ein Bodenbild. Sehr witzig, Chase. Wir befestigen Farbpatronen an Skys Hubschrauber. Mit denen schreibt sie eine Überraschung an den Himmel. Werdet ihr dann rechtzeitig fertig? Ja, wir müssen nur noch alles zusammenbauen. Und dann bin ich wieder ein Flughund. Wuff! Nur bei einem der Fellfreunde lief es nicht rund. Rubble kommt mit seinem Festwagen noch nicht so ganz voran. Ich möchte meinen Schaufelbagger mit grauen Luftballons füllen, die wie Steine aussehen. Aber seht mal, was passiert. Die Luftballons flogen weg. Einer nach dem anderen. Das habe ich mir nicht gründlich überlegt. Auch Bürgermeisterin Gutherz bereitete sich auf den großen Tag vor und hielt große Luftballons in den Händen. Oh, ich liebe den Abenteuerbuchtag. Ganz besonders die Hundeballons. Tatsächlich. Die Ballons sahen aus wie Rocky, Chase, Zuma und die anderen. Oh, da kommt Kathi mit ihrem Wagen. Halten Sie bitte mal. Die Bürgermeisterin übergab die Ballons Herrn Pfeffer, dem Restaurantbesitzer, und lief dann mit Alex, seinem Enkel, zu Kathi hinüber. Die saß auf einem länglichen Dreirad, auf dessen Gepäckträger eine rosafarbene Badewanne befestigt war. Und überall hingen rosa Luftballons. Eine fahrende Badewanne! Das ist ein sehr hübscher Wagen. Danke, Frau Bürgermeisterin. Diese rosa Ballons sehen nach einem blubbrigen Schaumbad aus. Das fand Henrietta, das Huhn der Bürgermeisterin, auch. Sie flatterte auf den Badewannenrand, auf dem auch Katzi, Katis graue Katze, bereits hockte. Alex band unterdessen noch mehr Luftballons an den Wagen. Ohne deine Hilfe wäre ich nie fertig geworden. Danke, Alex. Das habe ich gern gemacht. Ich mag Ballons. Am liebsten ganz viele Ballons. Doch als Alex noch zwei Ballons befestigte, hob sich der Wagen plötzlich vom Boden und schwebte höher und höher. Ich glaube, das waren zu viele Luftballons. Oh nein, Katzi! Auch Bürgermeisterin Gutherz schaute entsetzt in die Luft. Oh, mein allerliebstes Lieblingshühnchen! Henrietta, komm zurück! Nein! Katzi! Die fliegende Badewanne schwebte quer über die Straße und verfing sich dann in einem großen Limonadenbecher, der als Dekoration auf dem Limonadenstand festgemacht war. Die Wanne hängt am Strohhalm fest! Aber Henrietta trinkt doch gar keine Limonade. Was sollen wir tun? Ich weiß. Wir rufen die Helfer auf vier Pfoten. Moment, ich rufe die Helfer auf vier Pfoten. Ryder hockte immer noch neben Skys Hubschrauber. Schönen Abenteuerbuchttag, Frau Bürgermeisterin. Bis jetzt ist der Tag gar nicht so schön. Wir brauchen eure Hilfe. Was ist denn los? Katis Badewanne hängt oben in der Luft. Sie ist davongeschwebt. Und das mit meiner geliebten Henrietta an Bord. Und Katzi auch. Sie hängen am Strohhalm am Limonadenstand fest. Ihr müsst meine Henrietta da runterholen. Und Katzi auch. Kein Problem, Frau Bürgermeisterin. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Danke, Ryder. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns. Ich pumpe nur noch den einen Ballon auf. Aber das hätte Marshall lieber nicht tun sollen. Oh, oh. Der Ballon verfing sich nämlich unter seiner Weste. Während die anderen Fellfreunde bereits zum gläsernen Fahrstuhl liefen. Wartet mal, wo ist Marshall? Da kam er schon. Wartet auf aufgepumpt wie ein Riesenballon. Und wie komme ich wieder runter? Mach den Reißverschluss von deiner Weste auf. Das klappte. Allerdings war die Landung ziemlich unsanft. Mir ist richtig die Luft ausgegangen. Auf dem Weg hinauf machten sich die Fellfreunde bereit für ihren nächsten Auftrag. Und als sie oben in der Zentrale ankamen, trugen alle ihre Einsatzanzüge. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr sofort gekommen seid, Fellfreunde. Katis Festwagen ist einfach davongeschwebt. Oh, ich würde mich gerne mal in einer schwebenden Badewanne abschrubben. Wartet, Katzi und Henrietta sind da drin. Die Wanne hängt jetzt am Strohhalm vom Limonadenstand fest. Wir müssen die Tiere retten und die Wanne für die Parade wieder runterholen. Marshall, du flitzt gleich zum Limonadenstand. Dann fährst du deine Leiter aus und holst Katzi und Henrietta sicher runter. Marshall macht's. Chase, du sprichst durch dein Megafon und stellst Tütchen auf, damit da, wo die Wanne landen soll, keine Leute mehr stehen. Das ist ein Fall für Chase. Und die anderen schmücken ihre Wagen fertig für die Parade. Ja! Ja! Rocky, du könntest bitte Sky helfen, ihren Hubschrauber für den großen Auftritt fertig zu machen. Sonst kann ich nicht mein Kunstwerk bei der Parade zeigen. Keine Sorge, Sky. Irgendwie kriegen wir dich schon in die Luft. Ja! Sehr gut. Wenn wir Katzi und Henrietta gerettet haben, kann die Parade endlich losgehen. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ryder lief zu der eisernen Stange hinüber und rutschte an ihr hinunter bis ins Erdgeschoss. Chase und Marshall nahmen die Rutsche mit den vielen Kurven, die direkt zu ihren Fahrzeugen führte. Nachdem alle ihre Ausrüstung noch einmal überprüft hatten, konnte es losgehen. Hintereinander rasten sie los, über die Brücke und dann hinein in die kleine Stadt, bis zum Limonadenstand, wo bereits viele Bewohner aufgeregt auf der Straße standen. Megafon! Bitte machen Sie Platz, wir brauchen eine freie Fläche für die Landung der Wanne. Schnell sperrte der kleine Polizeihund alles ab. Nun war Marshall an der Reihe. Leiter hoch! Die Leiter reichte genau bis zu der fliegenden Badewanne hinauf. Katzi? Henrietta? Ich werde euch retten. Ich bringe euch sicher runter. Katzi war hellwach, aber das Huhn schlief tief und fest. Hallo Henrietta, aufwachen! Ich bringe euch jetzt runter! Als Marshall aber eine Pfote auf den Badewannenrand setzte, begann die Wanne hin und her zu schaukeln. Und Katzi hielt sich erschrocken an Marshall fest. Leider in seinem Gesicht. Katzi, hör auf! Ich sehe nichts mehr! Der kleine Feuerwehrhund wusste nicht mehr, wo oben und unten war. Plumpste in die Wanne, die löste sich vom Strohhalm und schwebte davon. Nein! Cool! Chase versuchte, den Überblick zu behalten. Alle Leute hierher! Doch die Wanne änderte ständig ihre Richtung. Nein, dorthin! Nein, Moment mal! Kommt da weg, da wart ihr doch schon! Die Wanne schaukelte im Wind. Keine Angst, Marshall, ich komm zu dir. Der kleine Schäferhund sprang in sein Polizeiauto und raste los, während Marshall sich jetzt das Lenkrad schnappte. Kati, wie steuert man dieses verrückte Ding? Das weiß ich nicht. Ich wasche eigentlich nur Tiere in der Badewanne. Henrietta, kannst du mir vielleicht helfen? Aber Henrietta schlief immer noch. Dann muss ich das irgendwie ohne Hilfe schaffen. Doch der Wind drückte die Wanne jetzt gegen einen der großen Hundeballons. Große Rocky-Schnauze. Ein riesengroßes Sky-Auge. Ein riesengroßer Summermund. Das gibt's doch nicht. Das bin ja ich in riesengroß. Ja, alle Fellfreunde waren da. Als Luftballons. Die fliegende Badewanne wurde nun gegen den Kirchturm gedrückt. Jetzt wurde auch Henrietta wach. Aber sie rutschte über den Wannenrand. Oh nein! Chase warf sein Netz so geschickt zu dem Huhn hinüber, dass Henrietta dagegen prallte und genau im Arm der Bürgermeisterin landete. Oh, Henrietta! Was ein Glück, dir ist nichts passiert. Der Abenteuerbuchtag ist gerettet! Hallo? Er ist noch nicht ganz gerettet. Wir hängen fest! Ja, am Kirchturm. Aber Katzi lief nun von einer Seite der Wanne auf die andere. Katzi, lass den Quatsch! Doch die Badewanne schaukelte so hin und her, dass erst Marshall über den Rand fiel und sich mit einer Pfote gerade noch festklammern konnte. Und dann auch Katzi, die sich an Marshalls Bein festhielt. Hilflos baumelten die beiden in der Luft. Ryder, irgendjemand muss die beiden retten. Wir brauchen Sky. Sky und Rocky waren immer noch mit dem Hubschrauber beschäftigt. So, die Fahrpatrone ist fest. Du kannst jetzt losfliegen. Wir sehen uns auf der Parade. Schon war Sky in der Luft. Sky? Ja, Ryder, ich höre dich. Rocky und ich haben es geschafft. Ich kann was an den Himmel malen. Tut mir leid, Sky. Aber das muss warten. Ich brauch dich. Du musst Katzi und Marshall aus der fliegenden Wanne retten, bevor sie runterfällt. Beeil dich. Alles klar, ich heb jetzt ab. Sky steuerte ihren Hubschrauber geradewegs zum Kirchturm hinüber. Sky! Marshall! Puh, bin ich froh, dich zu sehen. Schnell ließ Sky ein Seil zu Marshall hinunter. Halt dich fest! Mach ich! Ohne Pfoten! Marshall schnappte das Seil mit dem Maul, während Katzi sich immer noch an seinem Bein festklammerte. Dann ließ Sky die beiden langsam hinab auf den Boden. Ja! Ihr seid wieder unten, genau auf meiner Fläche gelandet. Woo! Ja, endlich wieder auf der Erde! Katzi, ich bin so froh, du bist gerettet! Aber die Wanne fliegt immer noch da oben rum. Chase, bring die Luftballons mit deiner Tennisballkanone zum Platzen. Tennisballkanone! Ein Luftballon nach dem anderen wurde getroffen. Sie kommt runter. Chase feuerte einen Ball nach dem anderen ab. Und die Wanne sank immer tiefer und tiefer. Achtung! Während Chase dafür sorgte, dass sie genug Platz zum Landen hatte. Moment! Aufgepasst! Oh nein! Vorsicht! Ja, geschafft! Chase hat den Fall gelöst. Alle waren den Fellfreunden sehr dankbar. Vielen, vielen Dank, Ryder. Und den Helfern auf vier Pfoten. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Ich glaube, wir können endlich mit der Abenteuerbuchtparade beginnen. Ja! Ja! Die Parade machte allen einen Riesenspaß. Die Wagen waren geschmückt und die Hundeballons schwebten in der Luft, als die Fellfreunde nun hintereinander quer durch die Abenteuerbucht fuhren. Und dann hatte Sky ihren großen Auftritt. Sky, du bist dran. Ja, ich bin der Flugkund. Ja. Mit den Farbbeuteln malte sie nun ein Zeichen in den Himmel. Einen Kreis, in dem eine Pfote prangte. Das Symbol der Fellfreunde. Ja, seht euch das an. Gut gemacht, Sky. Und dann wurde gefeiert. Die ganze Nacht hindurch.